Wer zahlt das Geld für Hitler und seine Kompanie? Das sind die Großprofitler der Kanonenindustrie. Ihre Parole ist der Arbeitermord, sie singen vom blutigen Tag. Setz dich zur Wehr, du Arbeiterherr, so laut zum Gegenschlag. Weg mit dem Schwindel der eisernen Front, den Betrügern am Proletariat. Und ist nur die rote Einheit Gott von Arbeiter, Bauer und Soldat. Der Arbeiterkraft, die weiße Front verschlägt.